Hallo und herzlich willkommen zum 12. News-Podcast im Jahr 2019. Heute der letzte News-Podcast in diesem Jahr. Ja, es ist schon wieder soweit. Die Weihnachtszeit naht, der Jahreswechsel naht und wir sind hier und besprechen noch einmal die letzten News, die es in diesem Jahr gab. Stimmt nicht ganz. Wir sprechen die News aus dem November. Anfang Januar wird es dann ja schon mal als Vorab-Info keinen News-Podcast von uns geben. Dafür geht's dann ab dem Februar wieder weiter mit News-Podcasts von uns. Dafür haben wir aber Ende des Jahres noch unseren Jahresrückblick 2019, der ja wie immer nicht fehlen darf. Aber wir besprechen jetzt erstmal die News aus dem November 2019 und mit dabei heute ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Schönen guten Tag zusammen. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Hallo, ich wünsche einen schönen ersten Advent, der hoffentlich heute ist. Gut, und dann starten wir auch direkt durch mit einer internen Ankündigung. Nämlich ist der Conancast, ab sofort stimmt nicht ganz, seit einigen Tagen wieder bei iTunes und Spotify verfügbar. Da war er ja auch schon vorher verfügbar, aber aufgrund einiger Probleme gab es den dort in den letzten Wochen nicht mehr zu hören, sodass die letzten beiden Podcasts dort nicht mehr abrufbar waren, beziehungsweise zwischenzeitlich ging dort, glaube ich, gar nichts. Aber wir sind wieder zurück und ihr könnt uns ab sofort auch wieder bei iTunes und Spotify hören. Vielleicht hört ihr uns ja sogar über iTunes und Spotify. Dann willkommen zurück. Die letzten beiden Podcasts sind auch wieder verfügbar. Könnt ihr gerne nachholen oder einfach auslassen, je nachdem, wie es euch passt. Ansonsten ist der Podcast natürlich auch immer über unsere Website abrufbar, conannews.org oder bei YouTube, da sind wir auch immer zu finden, youtube.com/conannews. Ja, und jetzt, wie gesagt, bei iTunes und Spotify, falls ihr uns dort nicht abonniert habt, kann ich schon mal vorwegschieben, conannews.org/iTunes und conannews.org/Spotify. Da findet ihr die Links, wo ihr uns abonnieren könnt und alle letzten Ausgaben euch anhören könnt und ja, immer mit am Ball seid, wenn neue Ausgaben erscheinen. In der Regel, es sei denn, es gibt technische Schwierigkeiten, aber die haben wir jetzt ja behoben. Auch danke an alle, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass dort seit einiger Zeit keine Ausgaben mehr kamen. Ja, negative Meldung hier am Anfang. Wir starten gleich perfekt in den Podcast rein, nicht wahr? Es kann nur besser werden. Ja, aber die Botschaft war ja, es funktioniert wieder alles und das ist eine positive Nachricht, denn ihr könnt jetzt ganz viel Podcasts hören, nicht nur den heutigen, sondern auch den davor und den davor und den davor und den davor und den davor. Und den davor auch, muss ich erstmal nachfragen. Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich. Natürlich. Ja, dann machen wir auch mit einer positiven Meldung weiter, nämlich wurde bei ProSiebenMax ein weiterer Sendeplatz mit One Piece gefüllt, nämlich der Sendeplatz von Detektiv Conan. Okay, es ist eigentlich eine schlechte Meldung, muss man sagen. Detektiv Conan läuft nämlich seit dem 19. November nicht mehr bei ProSiebenMax, zumindest vorübergehend. Da hatten wir ja auch im letzten News-Podcast schon drüber berichtet und jetzt ist es eben soweit, dass Conan momentan nicht mehr bei ProSiebenMax läuft. Sondern One Piece läuft jetzt im Doppelpack, eine Folge um 18.30 Uhr und eine dann eben 18.55 Uhr, also der Sendeplatz von Conan geht an One Piece. Und es gab ja in den letzten beiden Jahren immer zu Weihnachten, Neujahr einen Detektiv Conan Filmmarathon bei ProSiebenMax. Ich meine zumindest, dass an Heiligabend und Weihnachten, glaube ich, Ghibli jetzt im Programmplan von ProSiebenMax steht. Das heißt, Conan ist dort raus. Heißt aber nicht, glaube ich, dass es an Neujahr oder Silvester nicht kommen könnte. Das steht zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch aus. Eventuell kann es sein, dass es dann tatsächlich Neujahr oder Silvester Conan gibt, aber dazu wissen wir noch nichts Genaues. Detaillierte Informationen, wenn es da was geben sollte, findet ihr immer bei conannews.org oder natürlich im Jahresrückblick werden wir das sicherlich auch nochmal ansprechen. Ja, genau. Aber zunächst Doppelpack One Piece jetzt immer am Abend bei ProSiebenMax und Conan vorübergehend nicht mehr im Programm. Ja, aber kam jetzt auch so, wie wir es im letzten Podcast schon angesprochen haben, hatten wir ja schon ein bisschen spekuliert, dass One Piece jetzt eine Punk-Hazard-Folge und eine von den neuesten Folgen von One Piece aktuell laufen. Und ich denke, von meiner Einschätzung aus dem letzten Podcast hat sich jetzt nicht so viel geändert. Also es ist natürlich schade, dass Conan nicht mehr läuft auf ProSiebenMax. Es ist natürlich für die Serie immer gut, wenn sie im Fernsehen läuft. Aber man hat ja die Staffel jetzt schon im Rerun laufen gehabt und ich denke mal, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, was den Detektiv Conan Anime angeht fürs nächste Jahr. da bin ich positiv optimistisch. Genau, das denke ich auch. Also 2020 kann man durchaus mit neuen Folgen rechnen oder zumindest einer Wiederholung. Ich würde ja persönlich vermuten, sie starten nochmal dann entsprechend den Rerun der fünften Staffel und zeigen danach eventuell neue Folgen. Das muss man dann aber, wie gesagt, abwarten. Oder sie starten tatsächlich nochmal ganz von vorne, wobei ich das ehrlich gesagt nicht glaube. Aber ich fände es auch schön, die 333 ersten Folgen nochmal wiederzusehen, beziehungsweise 331. Denn 332 und 33 zeigen sie ja immer noch, passend zur Staffel 5. Ja, genau. Muss man dann, wie gesagt, abwarten. Meine Spekulation war ja auch lange Zeit, dass nach Detektiv Conan nochmal Magic Kaito 1412 bei ProSiebenMax laufen wird. Das passiert ja jetzt auch nicht. Dafür aber, um diese News schon mal hier einzuschieben, ist Magic Kaito 1412 zum Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast hört, bei Netflix verfügbar. Das heißt, wenn ihr Abonnent bei Netflix seid, dann könnt ihr dort Magic Kaito 1412 schauen. Das ist ja die aktuellere Magic Kaito-Serie von Peppermint Anime nach Deutschland gebracht. 24 Episoden. Genau, bei Netflix verfügbar. Schaut gerne rein. Genießt die Folgen und die magischen Momente. Ja, und wer natürlich Sehnsucht nach Detektiv Conan hat, da werden ja immer noch Folgen veröffentlicht, also die Folgen von vor 333. Da kommen ja jede Woche, ich glaube, zwei neue Folgen und die Filme sind dort auch zum Abruf vorbei. Also wenn ihr den Filmemarathon nicht auf ProSiebenMax machen könnt, weil sie dort nicht gezeigt werden, dann könnt ihr ihn ja bei Anime On Demand machen. Ja genau, sie Anime On Demand, ja, richtig. Ja, müssen nicht gänzlich auf Conan verzichten. Genau, aber Magic Kaito 1412 ist bei Netflix, muss ich nochmal dazu sagen. Also nicht, dass man da durcheinander kommt. Genau. Und Wakanim ist ja Magic Kaito 1412 auch verfügbar und bei Animax On Demand. Das ist ja so viele Streaming-Plattformen inzwischen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, genau. Da muss man sehr aufpassen. Ich habe jetzt schon mit zwei Leuten tatsächlich geredet, die gesagt haben, oh, ich freue mich, endlich kann ich Magic Kaito 1412 bei Netflix streamen. Und da habe ich so gesagt, ja, gab es ja jetzt auch schon bei Wakanim. Und beide tatsächlich dann so, oh, ich habe ja Wakanim Premium. Das gibt's bei Wakanim? Oh, dann kann ich es schon jetzt gucken. Dankeschön. Also, wenn ihr Wakanim Premium habt und Magic Kaito 1412 bei Netflix da gucken wollt, ihr könnt es auch schon bei Wakanim gucken. Wenn der Podcast jetzt rauskommt, bringt euch das nichts mehr, weil dann ist es schon auf Netflix, aber ihr hättet es auch schon so gucken können. Oder wenn ihr kein Netflix machen wollt und schon Wakanim habt, dann könnt ihr natürlich bei Wakanim gucken. Und Philipp, hey, wenn du nochmal die ersten 333 Folgen sehen willst, dann kauf dir doch einfach die DVD-Boxen. Genau. Also finde ich auf jeden Fall auch schön, dass Magic Kaito 1412 bei Netflix verfügbar ist. Netflix ist ja immer eigentlich das, ich sag mal, das Streaming-Angebot schlechthin. Auch wenn bei Anime natürlich Anime On Demand eigentlich Marktführer ist sozusagen. Aber Netflix ist ja stark im Kommen und auch bei allgemeinen Serienfans sehr beliebt. Das heißt, wenn dort eine Serie verfügbar ist, dann gewinnt die auch eigentlich immer an Popularität. Also es ist ja nicht schlecht, wenn eine Serie dort verfügbar ist. Von daher sehr gut, dass Magic Kaito 1412 dort jetzt zu sehen ist. Detective Conan natürlich noch nicht. Was heißt noch nicht? Es sind natürlich auch andere Anbieter. Peppermint Anime hat Magic Kaito 1412 und Magic Kaito Kid the Phantom Thief bzw. Detective Conan sind ja bei Kaze. Und da ist ja sowieso nicht so viel bei Netflix heißt der Anbieter, verfügbar. Von daher mal sehen. Aber ja, wie Lasse schon sagte, Detective Conan ist ja auf den DVD-Boxen kann man sie sich anschauen. Oder eben auch, wie Johannes vorhin sagte, bei Anime On Demand. Da kommen ja jede Woche noch zwei neue Folgen, beziehungsweise alte neue Folgen. Und, was Lasse bestimmt gerade anschneiden wollte, es geht auch weiter bei Kaze mit der fünften Staffel von Detective Conan ab April 2020 und die Details dazu hat auch tatsächlich Lasse mit im Gepäck. Genau, wie jetzt vor kurzem auf ihrer Webseite und im Newsletter angekündigt, wird Kaze ab dem 2. April 2020 mit DVD Box 13 beginnen, die fünfte Staffel, eben die neuen Folgen, jetzt auf DVD zu veröffentlichen, ab 334. Stand in der News noch nicht drin, wie viele Folgen da jetzt da drauf sind. Es wird ja immer weniger pro Box, sehr zum Unbehagen einiger Fans. Aber da müssen wir mal schauen. Und bis dahin soll dann eben auch, wie bisher ja schon bekannt ist, die Veröffentlichung der restlichen DVD-Boxen abgeschlossen sein. DVD-Box 10 kam ja jetzt am selben Tag wie Creepy Cases tatsächlich, am 4. Oktober. Und dann kommen jetzt noch 11 am 5. Dezember 2019 und DVD-Box 12 am 6. Februar 2020 dann. Und dann genau. Sind sie lustig. Sie sind dann wieder zusammen mit Ema, denn am selben Tag kommt Bourbon on the Rocks, der Sammelband, raus. Kann man sich also als Con-Fan gleich zweimal was kaufen an dem Tag. Und dann eben DVD-Box 13 am 2. April 2020. Genau, das ist ja, glaube ich, weil Kase das Lager gewechselt hat oder so und jetzt entsprechend mit Ema immer am gleichen Release-Tag veröffentlicht. Finde ich auch kurios, aber so passt es halt besser. Und wenn man dann schon im Anime-Manga-Shop ist oder wo auch immer, wo man sich's kauft, dann kann man das halt alles zusammen in den Warenkorb packen, umso besser. Oder in den Einkaufskorb. Ja. Genau. Bin auch tatsächlich sehr gespannt, wie viele Folgen es denn werden, denn wir hatten ja bisher eigentlich so den Rhythmus, jede Anime-Staffel wird auf 3 DVD-Boxen aufgeteilt. Von daher müsste eigentlich dann die DVD-Box 13, die dann ja mit der 5. Staffel beginnt, 33 Folgen haben, was ja dann schon mehr wären als jetzt momentan die 26 Folgen, die es ja immer so gibt. Oder 24, 27, dann wären wir mit 33 ja wieder deutlich drüber. Oder ob man dann 4 Boxen draus macht und jeweils 25 Folgen draufpackt. Ja, das wird man dann sehen. Aber schön, dass es weitergeht und auch, dass die 5. Staffel kommt. Wird ja vielfach gefragt von den Fans, ob man die Folgen dann noch irgendwo sehen kann. Wo man dann immer sagen muss, ja, nee, bisher nur die es halt veröffentlicht sind. Und das sind halt nur die ganz alten, die eigentlich schon jeder Conan-Fan auch wirklich kennt, die aus RTL-2-Zeiten. Aber viele wollen wirklich die ProSiebenMax-Folgen sehen, ohne halt auf ProSiebenMax angewiesen zu sein auf den aktuellen Durchlauf, sondern sie wollen sie halt jederzeit sehen und deswegen auch gut, dass die DVD-Boxen dann kommen, auch wenn es natürlich noch ein bisschen hin ist mit April, das sind ja noch 4-5 Monate und danach dann ja auch noch, ne, wahrscheinlich geht's dann Juni und August, also ja, ist man das ganze Jahr damit beschäftigt, das zu veröffentlichen, aber es kommt auf jeden Fall und man kann sich vorfreuen und Geld sparen. Ja. Was ja bei uns auch auf dem Discord-Server diskutiert wurde, ist die Frage, welche Version der neuen Folgen kommt denn auf den DVDs? Weil es ist ja so, dass bei der Wiederholung wurden ja zum Beispiel Namensboxen eingefügt. Das war bei der Erstausstrahlung noch nicht dazu. Und Kase hat ja teilweise so ein klitzekleines bisschen schlechten Ruf für ihre DVD-Veröffentlichung, was das angeht. Es gibt ja auch, glaube ich, immer noch von Film 2 DVD-Fassungen im Handel, die nie gefixt wurden. Deswegen fragen sich Leute, wird Kase die aktualisierte Fassung mit den Namensboxen draufpacken aus dem Rerun oder nehmen sie einfach aus der Originalausstrahlung und packen das einfach drauf? Ich hoffe sehr für Kase, dass es Zweiteres ist, weil ansonsten wird der Spot auch nicht abreißen. Nee, definitiv nicht. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge. Wahrscheinlich wird ProSiebenMax ja irgendwie das bereitstellen. Ich hab keine Ahnung, aber ich hoffe, dass zumindest die Namensboxen und die Ergänzungen, die tatsächlich getätigt wurden, mit drauf sind, denn das ist ja auch Detektiv Conan Standard. Aber die Befürchtung liegt tatsächlich nahe, dass das auch passieren kann, dass die alte Version drauf ist. Wäre ja eigentlich, also die ist natürlich trotzdem gut. Das andere sind natürlich Verbesserungen, die sinnvoll sind und gut sind und die man eigentlich auch braucht, aber es ist ja zumindest nicht kaputt wie Film 2, sondern ja, es ist halt wie sage ich das? Ich bin ja am positiv verpacken. Warten wir es erstmal ab. Wir können sagen, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Genau. Also mit der DVD-Veröffentlichung noch irgendwelche Fehler einzubauen. Nein, also ich hoffe sehr, dass es wirklich die neueste Version ist. Alles andere wäre wirklich ganz, ganz schwach. Das weiß man jetzt, dass es die neueste, dass es da 2 Versionen von gibt und dass man unbedingt die neueste holen muss. Also das ist für mich ganz klar. Und wenn es nicht so ist, oh Gott, wirklich, wäre wirklich, wirklich nervig und schlimm. Und wenn dann auch wenig Episoden dabei sind auf einer DVD-Box, oh Gott. Ja, also viel weiter runtergehen sollten sie besser nicht. Also beziehungsweise zumindest aus der Sicht der Fans. Vielleicht macht es aus ihrer Sicht mit der Folgen pro Box noch weiter runter zu gehen. Aus ihrer finanztechnischen Sicht vielleicht total Sinn, aber für das Ansehen bei den Fans sollen sie nicht noch weiter runtergehen. Also so bei 20 Folgen pro Box sollten wir nicht landen. Ja, oder 12, ne? Das wäre ja auch sowas. Nee, also, man weiß ja nie. Aber die Preise in Japan sind doch viel höher. Wir sollten uns nicht beschweren. Ja, also hier zählt auch nicht das Argument, wir haben so viel Geld für die Übersetzung oder so ausgegeben, weil das lief ja wohl über ProSiebenMax. Ja, fände ich einfach ja, die, komisch. Die DVD-Rechte muss man wahrscheinlich trotzdem noch dazu kaufen. Ja klar, also aber Hinsicht, dafür, aber das ist ja der DVD-Publisher, aber zum Beispiel diese Ausstrahlungsrechte für den TV und so, das war ja nicht mit dabei, da hing ja Kase da doch nicht mit drin. Ne? Von daher, im Endeffekt, die Synchronisation ist ja gemacht worden, für die TV-Ausstrahlung und weiß nicht, also da dann noch irgendwie zu sagen, okay, wir müssen da noch jetzt noch extra Geld rausziehen oder mehr DVD-Boxen veröffentlichen für die fünfte Staffel, als wir das vorher getan haben, weil das ist ja jetzt ganz neu gewesen und da waren die Kosten so, also das ist kein Argument, finde ich. Ja, also es wird ja quasi so veröffentlicht wie die ersten vier Staffeln auch, quasi die gleichen, man muss sich die DVD-Rechte einkaufen und das halt auf eine DVD pressen und veröffentlichen. Mehr ist da eigentlich nicht zu tun, oder? Ja, und aber damals, Werbung machen und bla, ja. Was halt zugehört, ne? Ja, aber ja. Damals konnte man auch sagen, ja, vielleicht die Synchronisation, die war ja schon vorhanden von RTL 2 oder so. Und wenn man dann jetzt behaupten würde, ach nee, jetzt die Synchronisation, das musste ja neu bezahlt werden und auch für die DVD-Veröffentlichung, was ja wohl nicht so ist, weil ProSiebenMax die Synchronisation übernommen hat und der Auftraggeber war, dann fände ich es halt schwach, wenn man dann sagt, okay, ja, so als keine Ausrede, um dann die Boxen irgendwie nochmal aufzusplitten auf eine mehr oder auf weniger Folgen oder höhere Preise oder so. Nur weil es halt aktueller in Anführungszeichen ist, als es vielleicht eine Serie von vor 10 Jahren war. Ja, und die Nachfrage ist auch höher, ne? Das muss man auch noch beachten. Vielleicht wird man deswegen ein bisschen an der Preisschraube drehen oder an der Folgenschraube. Schönes Wort, ja. Aber hey, dafür sparen sie sich auch weiterhin wahrscheinlich die japanische Synchronspur. Also von daher. Ja, definitiv. Das mit Sicherheit, ja. Ja. Da rechne ich nun wirklich nicht mit, dass da die, dass da OMU drauf sein wird. Das wäre eine nette Überraschung, aber nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht machen, weil da würde man sich zu viele Fragen einhandeln von wegen, ja jetzt auf einmal, warum ging das nicht schon früher? Und ich glaube, diese Frage will man sich nicht nochmal einhandeln. Ja, wobei, also man hatte ja dann vorher vielleicht auch manche Folgen nur gecuttet in dem Cut-Material und jetzt hätte man ja die Folgen, sie liefen ja bei ProSiebenMax ungeschnitten, auch in, ja ich weiß nicht, also die Fassungen würden sich ja nicht unterscheiden jetzt. Wenn man tatsächlich die japanische Tonspur drauf macht. Vorher war das ja anders. Stimmt, da gab es ja immer mal wieder ein paar kleine Schnitte und sowas. Und jetzt hätte man ja die Möglichkeit tatsächlich zu sagen, okay, das japanische und das deutsche Bild unterscheiden sich nicht. Und man könnte beide Versionen auch jetzt draufpacken. Ja, wobei, ja, ich glaube auch nicht dran. Aber ich glaube, ja, man könnte es jetzt einfacher machen, aber ich glaube nicht dran. Es wäre ja auch noch extra Arbeit, muss man dazu sagen, das zu untertiteln. Nehme ich ja, mal stark gut an. Das ja, hat der ProSiebenMax nicht getan. Also kann ich mir schlecht vorstellen. Ja, und dann ist die Frage tatsächlich, ob man das dann höher bepreist deswegen, wenn noch japanische Untertitel drauf ist und ob die Fans bereit wären, das da zu bezahlen. Gehe ich ehrlich gesagt nicht von aus. Ich nehme sehr stark an und so wird es wahrscheinlich auch kommen, dass nur die deutsche Tonspur drauf zu sehen und zu hören sein wird. Ja, also mein Wunsch wäre auch, dass es so weitergeht wie jetzt bei den anderen Folgen, mit dem einzigen Unterschied, dass man vielleicht ein paar mehr Folgen auf eine DVD packt, dann wäre ich glücklich. Und wenn sich das preislich nicht verändert und eigentlich so weitergeht wie jetzt auch. Ja, genau. Also damit sind ja ich glaube, Kase ist damit auch gut gefahren, sonst würde es ja wahrscheinlich die Ankündigung auch nicht geben, dass weitere DVD-Boxen kommen. Und dementsprechend kann ich auch nachvollziehen, wenn man genau die Linie weiterfährt. Ist ja nichts verkehrt eigentlich. Aber lassen wir uns überraschen, positiv wie negativ. Und berichten natürlich darüber dann. Ist ja noch ein bisschen hin, wie gesagt, bis April, 2. April 2020. Also kein April-Scherz. Ja. Genau. Zudem, jetzt ganz frisch veröffentlicht am 7. November, Lupin the Third vs. Detective Conan the Movie, jetzt auf DVD, Blu-ray und bei Anime On Demand verfügbar, nicht bei Netflix, nicht bei Wakanim, bei Anime On Demand. Ja, und Details hat dazu Lasse, sofern es da noch Details zu gibt, lief ja auch schon ein paar Mal im Kino, sollte man ja, schon genau kennen. Genau, ja. Nö, großartig viel zu sagen gibt es dazu nichts, außer vielleicht noch, dass es ja auch vorher schon am 25. Oktober bei Anime On Demand verfügbar war, also konnte man sich als VOD-Schauer da schon gucken, als Digitalschauer. Und ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer dass manche User gesagt hätten, ach, irgendwie ein kleines Extra hätte mich gefreut, es gab ja wohl nicht so viel dazu. Ist nicht wieder ein Poster drin? Doch, nee. Weiß ich nicht. Ich glaube, das war als Poster, aber nur das Cover nochmal. Genau, ja, so wie bei den anderen TV-Specials auch. Das lag ja auch mal mit bei. Genau, und dann haben so Leute geguckt, was gab es denn in Japan irgendwie als Bonus. Und da gab es irgendwie so ein Foto, wo irgendwie der gesamte Cast des Films, also die animierten Figuren, irgendwie so ein Gruppenfoto vor dem Tokyo Tower machen, als wären sie echte Schauspieler. Was man irgendwie als Poster vielleicht ganz nett gewesen wäre, aber hey, weiß ich jetzt nicht, ob mich das irgendwie den Kauf angespornt hätte. Also ich finde, dass man den Film so erwerben kann, reicht mir schon in der Form. Ja, was mir noch aufgefallen ist, der Film ist zumindest im Handel ein bisschen billiger als die Filme. Günstiger, nicht billiger. Ja, günstiger. Es liegt ungefähr bei 18 Euro, während die Conan-Filme zwischen 20 und 22 Euro sind. Also man spart noch den einen oder anderen Euro, wenn man sich für den Film entscheidet. Und der echte Conan-Fan kauft sich sowieso alles, von daher ist es ihm wahrscheinlich egal. Aber genau, Kauf lohnt sich, also bitte gerne. Wollte ich auch noch sagen, ja. Also ich fand den Film auch wirklich super, mal eine gelungene Abwechslung zum normalen Conan-Filmrhythmus und kann ich wirklich nur empfehlen, diesen Film sich anzuschauen, wenn man es nicht schon im Kino getan hat. Auch wenn man es schon im Kino getan hat, gerne nochmal auf DVD oder Blu-ray kaufen oder bei Anime On Demand im Abo schauen oder eben direkt kaufen oder leihen für 48 Stunden. Kostet ja die üblichen 2,99 und 7,99, meine ich, sind das, ne? Nicht wahr? Ich hätte jetzt 4,99 gesagt, aber gut, okay. Ja. Irgendwas dazwischen, zwischen 2,99 und 7,99 dann. Wisst ihr Bescheid. Genau. Machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir zwei Meldungen für euch. Die erste Meldung ist die Black Belt Edition. Nämlich ein also ein japanischer Sonderband, der nach Deutschland kommt über Makoto Kyogoku. Und dazu hat Lasse auch die Details. Genau. In Japan ist der Sonderband jetzt schon bald ein Jahr draußen. Am 18. März 2019 kam er in Japan. Da hieß er Kyogoku Makoto Selection. Also ganz klassisch, aber wir kriegen ja jetzt ein paar fancier Namen, seit Marco Walz das Steuer übernommen hat. Makoto taucht ja in Detektiv Conan nicht so oft auf, beziehungsweise also damals schon gab es eher nur so 5 Fälle, inzwischen gibt es ja auch einen 6., den wir irgendwann 96 angefangen haben, aber den gab es damals noch nicht, als in Japan die Collection rauskam, also ist er hier auch nicht mit dabei, sondern nur 5 Fälle, Die Liebe, der Strand und der Tod aus Band 22, 3 Kapitel. Mörderischer Valentinstag aus Band 33, 4 Kapitel. Sonokos rotes Taschentuch aus Band 52. Makoto unter Verdacht aus Band 81. Und Kaito Kid vs. Makoto Kyogoku aus Band 82. Und der Kid ist auch auf dem Cover drauf. Und der Band ist einen Monat vor Filmstaffel Film 23 erschienen, wo Makoto und Kaito eine zentrale Rolle spielen, also kann man schon sehen, warum dieser Band existiert, obwohl Makoto nicht so oft auftaucht. Ja, deswegen von der Kapitelanzahl her ein eher kleinerer Band mal wieder, eher so, also der EMA-Shop sagt so 304 Seiten. Da sind wir ja in letzter Zeit ein bisschen was Besseres gewohnt gewesen, aber hey, naja, 6 Euro für 304 Seiten ist immer noch ziemlich gut. Inzwischen gibt es auch ein Veröffentlichungsdatum, nämlich den 7. Mai 2020, laut Egmont Manga Shop. Da kann man den jetzt auch schon vorbestellen, für 6 Euro, wie gesagt. Genau. Und lustig finde ich noch, dass sie in der Produktbeschreibung Makoto als Prinz des Angriffs bezeichnen, wo man ja sagen muss, die Übersetzer haben sich im Manga bisher sehr viel Mühe gegeben, diesen Spitznamen von Makoto im Deutschen nicht so umzusetzen, denn zum Beispiel auch aus Band 22, sein Intro, das letzte Kapitel heißt da im Japanischen eben auch Prinz des Angriffs oder Prinz der Dritte, wie es im Japanischen genauer heißt, und das wurde im Deutschen einfach in Retter in der Not umbenannt. Das heißt auch, wenn ihr wahrscheinlich, vermute ich mal, wenn man die Makoto Kyogoku Black Belt Edition Deutschland in der Hand hat, dann wird der dieses Kapitel auch weiterhin so heißen, denn ich glaube nicht, dass da jetzt noch rumgeschraubt wird, aber naja, so ganz können sie es scheinbar doch nicht sich davon trennen. Ja, also ich finde es schön, dass es ein Sonderband aus Japan nach Deutschland schafft, aber ich muss sagen, Makoto als Charakter überzeugt mich leider nicht für ein Sonderband. Zumal auch, wie wir das schon sagte, erst einmal ist es sowieso, er als Charakter tritt nur sehr spärlich auf und auch dann, wenn er auftritt, ich meine, rote Taschentuch und so, also die Auftritte, weiß nicht, ziehen sich über Dritte. die Auftritte. Mörderischer Valentinstag und Sonnenkuss rotes Taschentuch ist im Prinzip zweimal dasselbe. Es wird im Fall über ihn geredet und im letzten Kapitel kommt er und darf was machen. Und ansonsten ist er nicht präsent. Ja, das ist wirklich ein bisschen, ja, schade. Also ich kann verstehen, dass man es in Japan gemacht hat mit dem Kinofilm und mit der Promo. Und ja, solange in Deutschland nicht noch irgendwie der Kinofilm dann zum gleichen Zeitpunkt oder zum selben Zeitpunkt irgendwie erscheint, dann ja, weiß ich nicht, ob das dann so der Kassenschlager wird tatsächlich oder ob man da nicht lieber einen anderen Sonderband aus Japan oder noch einen eigenen irgendwie dann veröffentlicht hat. Ja, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Und ob Makoto so beliebt ist in Deutschland, ich weiß es nicht. Genau, ja, also zum Film, zu dem passenden Film 23 ist es dann ja, nicht Ja, wahr? Oder? ja. Ja, 23, okay, die ganzen Zahlen. Der kommt ja wahrscheinlich, also man weiß ja noch gar nichts dazu, ob der in Deutschland erscheinen wird, aber die letzten Jahre war es immer so, dass der Film im September erschienen ist. Und jetzt, also ist anzunehmen, dass auch Film 23 wieder im September erscheinen wird. Und wenn man das im Hinterkopf hat, ist es irgendwie ein bisschen blöd, finde ich, von EMA zu sagen, ja, wir veröffentlichen den Sonderband im Mai. Da hat man dann ja eine lange Zeit dazwischen, wo man diesen wahrscheinlich entstehenden Hype um den Film nicht ganz ausnutzen kann. Es sei denn natürlich, der Film wird vorab schon wieder mit deutscher Synchro in den Kinos gezeigt oder so. Das kann ja durchaus im Juni schon passieren. Vielleicht hält man das im Hinterkopf und sagt deswegen, ja, wir gehen auf Nummer sicher und veröffentlichen den Sonderband einfach vorher, um dann aufgrund des vielleicht entstehenden deutschen Makoto-Kid-Hypes diesen Sonderband an den Mann oder an die Frau bringen zu können. Also sehr vage Gedankenspiele mit dem Termin hier. Ja, aber also ich find schön, dass ein Sonderband kommt. Makoto, ja, kann man sich drüber streiten, ob der Sonderband jetzt so notwendig ist. Und es ist vor allem ja auch der einzige Sonderband, der in diesem Sommer-Frühjahrsprogramm 2020 angekündigt wurde, was ich dann auch wieder ein bisschen schwach finde, weil in 6 Monaten, wo wahrscheinlich auch nur ein regulärer Conan-Band kommen wird, oder zwei, einer. Ein bis Ja, also, zwei, das ist ja. so. Also, es kommt ja noch am 6. Februar, wie gesagt, bei On the Rocks. Denn Genau. das EMA Herbstprogramm 2019 geht ja bis März 2020. Deswegen fällt das da nicht mit runter. Dann kommt dann am 5. März Directive Con 97, der ja jetzt erst im Dezember in Japan erscheint, also schon 4 Monate danach. Dann Oh, am nicht schlecht, 5., ja. dann am 7. Mai Black Belt Edition und jetzt im EMA Shop auch schon vorbestellbar. Detective Conan Band 98 für den 3. September 2020, der in Japan weder angekündigt ist, noch gibt es überhaupt genug Kapitel für diesen Band. Aber schön, dass EMA ihn schon mal drin hat. Mit einem sehr lustigen, wie ich finde, Platzhalterbild, wo irgendwie ein alter Conan, die haben immer so vorläufige Cover mit einem alten Conan vorher drauf und dann im Hintergrund irgendwas. Und diesmal haben die irgendwie. Irgend so ein Hinterhof mit alten Autos, irgendwas fotografiert. Also irgendein, Ja, wahrscheinlich wieder vielleicht. irgendein Bild von einem Redakteur, was er gerade auf der Kamera hatte. Ja, Ja, also. wer weiß, vielleicht wissen die ja mehr als wir. Und als Gosho, keine Ahnung. Ja, jedenfalls, das ist der Release-Plan. Also am 6. Februar ein Band, dann 5. März. Sonderband und am 7. Mai Sonderband und dann der nächste geplante ist für den 3. Ja, September. wenn sie es einhalten. Ansonsten, das Frühjahrsprogramm geht ja, glaube ich, dann auch bis September, nicht wahr? Zumindest die Richtung. Ja. Und dann hat man ja quasi von Mai bis September, okay, Mai hat man was, aber dann von Juni bis September hat man quasi nichts. Und danach muss man auch erst wieder gucken, wie es denn weitergeht. Also ein Sonderband in dieser langen Zeit ist dann doch für Detective Conan-Verhältnisse, finde ich persönlich, wenig. Ich weiß nicht, man hat natürlich noch ein bisschen Potenzial aus Japan, da weitere Sonderbände zu bringen. Ja, aber, oder deutsche Sonderbände neue zu produzieren oder einfach was anderes noch zu bringen, was irgendwie dazu passen würde, zum Beispiel Zeros T-Zeit oder die Anime-Film-Comics, die Short-Stories wiederbeleben. Ja, sind jetzt sehr abstruse Ideen, aber irgendwie geht da ein bisschen der Saft aus, habe ich das Gefühl. Ja, ich hoffe, es geht nicht nur mir so. Vielleicht waren wir auch einfach nur verwöhnt von den letzten Jahren, dass da so viel erschienen Kann ist. Auch sein, ja. Ich meine, es gab auch Zeiten, da gab es keine Sonderwende in Deutschland. Ja, da müssen wir uns auch Wir hatten schon mal 6 Monate Wartezeit und das war nicht schön und ja. Dabei ist ja Detective Conan bei EMA eigentlich immer noch eins der stärksten Zugpferde, muss man ja durchaus sagen. Also, ich bin einfach zu selbstbewusst, das zu behaupten. Ja, wahrscheinlich zu Recht. Obwohl, sie haben sich ja jetzt, kleiner Abschweif, aber sie haben ja im Frühjahrsprogramm mit den Quintessential Quintuplets und Kaguya-sama Love is War zwei ziemlich große Serien aus Japan an Land gezogen, aber es sind Romcoms, fragt sich, wie es in Deutschland ankommt. Was man vielleicht auch, wo wir gerade über ProSiebenMax gesprochen haben, vielleicht mal updaten sollte, ist der Text, Produkttext im EMA-Shop für verschiedene Conan-Bände, nämlich die regulären. Denn da steht immer noch, die bösen Buben gucken gewöhnlich in die Röhre, wenn der kleine Con den Tatort betritt. Und seit dieser irgendwas, da fehlt scheinbar ein Wort, wieder in der Röhre, nämlich täglich bei ProSiebenMax. Für Gerechtigkeit sorgt, genießt der Kleinmeister relativ viel große Unterstützung durch die TV-Ausstrahlung. Ja, jetzt nicht mehr aktuell. Aber gut, dass es noch im Shop drin steht. Bald ist es wieder aktuell, hoffen wir. Ja, man lässt das einfach so lange drin stehen, bis es wieder aktuell wird. Dann muss man es gar nicht ändern. Genau. Wo du gerade schon vom Egmont Shop sprichst, wir haben ja hier die perfekten Überleitungen heute. Eine Postkarte ist dort verfügbar mit einem Conan-Motiv, das man gratis erhalten kann. Wie denn, Lasse? Genau. Es ist eine Aktion, die in Verlängerung geht. Ich wusste nicht mal, dass sie überhaupt angefangen war, stand zumindest nicht im Newsletter, aber dann stand im Newsletter plötzlich drin, wegen großer Nachfrage verlängert, eine exklusive Detective Conan Postkarte im Shop ab einem Bestellwert von mindestens 10 Euro im Manga-Bereich. Nur solange der Vorrat reicht, gibt es Versandkosten und Allgemeinkosten frei, gratis eine Detective Conan Postkarte, wie sie eine Postkarte mit Detective Conan Motiv gratis dazu. Es funktioniert auch wirklich mit jedem Manga-Band. Wir haben das getestet. Man muss sich nur 2 Manga-Bände, die über 10 Euro zusammen kosten, was ja nicht so schwer ist, weil die meisten Manga kosten ja so die 6 bis 7 Euro, in den Warenkorb legen und dann kommt automatisch eine Detective Conan-Postkarte in den Warenkorb mit dazu. Und wie gesagt, muss kein Conan-Manga sein, können auch 2 andere Manga sein, solange es Manga sind. Eben. Emma hat gesagt, die Postkarte gibt es, solange der Vorrat reicht. Die News haben wir am 13. November, am Tag vom Newsletter, online gestellt und am Tag danach habe ich mir auch selbst eine Postkarte bestellt, beziehungsweise 2 Manga. Und die habe ich auch inzwischen bekommen. Das heißt, es gibt scheinbar noch welche. Und wenn man jetzt, wir haben das gerade vor der Aufnahme getestet, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wenn man sich jetzt 2 Manga-Bände in den Warenkorb legt, gibt es auch immer noch eine Detective Conan-Postkarte im Warenkorb. Das heißt, wenn man jetzt noch eine will, dann kann man sie scheinbar noch bekommen, hoffentlich. Das Motiv der Postkarte, falls ihr das im Blog nicht gesehen habt, ist Con und Ran, die unter einem Ginkgo-Baum im Herbstwetter sitzen und Con wird von Ran umarmt und an sich gedrückt. Im Hintergrund sieht man noch Shinichi gezeichnet. Das Ganze ist eine alte Farbzeichnung von Gosho Aoyama aus dem Detective Con-Kalender 1997, das Kalenderblatt für September und Oktober. Das erklärt auch, warum sie dann im Blätterregen so ein bisschen sitzen. Ja, ist eine recht schöne Postkarte. Ich habe sie jetzt hier 10x14 Maße. Hinten drauf auch das Detective Conan-Logo, nochmal das Eggman-Logo. Wenn man da irgendwie eine Briefmarke draufkleben will, kann man das machen. Aber ich denke mal, für die meisten ist das ja eher ein Sammelstück als etwas, was man tatsächlich verschickt. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar die wahrscheinlich wichtigste: Wie hat man die große Nachfrage festgestellt, wenn die Postkarte sowieso automatisch in den Warenkorb hinzugelegt wurde? Bitte, ja, schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Ja, vor allen Dingen, weil auch niemand wusste, dass es diese Postkarte überhaupt gibt, bevor sie es erwähnt haben. Ja. Fragen über Fragen, Mysterious. Vielleicht haben auch einfach ein paar Fans bei Egmont geklingelt, angerufen, Briefe geschrieben. Wie sieht's denn mal aus mit einer Postkarte zu Detektiv Conan? Nee, noch keine. Olli, die haben keine Briefe geschrieben, die haben Postkarten geschickt. So ja. Nämlich. Ja, Postkarten. Das nächste wird dann der Detektiv Conan Briefumschlag, der kommt dann als nächste Shop-Aktion. Herr Hoffmann. Mal sehen. Und Detektiv Conan Kugelschreiber nicht zu vergessen. Ja, ja. Gut, dann machen wir weiter mit den Detective Conan Weekly Kapiteln. Da gab es ja lange Zeit nichts zu berichten, aber jetzt gibt es ein neues Kapitel, das ihr ab morgen, wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, bei allen gängigen Publishern kaufen könnt. Kapitel 1043, beziehungsweise Detective Conan Weekly 1043 oder Nummer 1036. Und die Details hat Lasse. Und auch die Nummern hat Lasse. Hahaha. Ja, genau. Nö, ja, das stimmt schon alles so. Bestimmt. Ja, es ist ja jetzt Fall 300. Falls man sich jetzt aber gedacht hat, da passiert was Spannendes, den möchte ich nochmal erneut erwähnen, dass Fall 200 der Fall war, wo Shiratori und Kobayashi zusammengekommen sind. Das heißt, war sehr besonders, ja. Ja, genau. Es steht jetzt auch wieder eine Romanze, so ein bisschen im Vordergrund, aber auch so ein bisschen Hauptplot-Story. Denn wir erinnern uns, in 1042 hat damit geendet, dass Conan erfahren hat, dass die Haneda-Familie, aus der Koji Haneda stammt und ja scheinbar auch Shukichi Haneda da irgendwie reingeraten ist, reich ist und beziehungsweise einflussreich reich, eine große Familie. Und deswegen will er zu denen recherchieren, doch wenn er irgendwas mit Koji Haneda und der Familie eingibt, dann wird er immer abgelenkt von einem Mordfall in der Shuki-Szene. Dort wurde nämlich ein Spieler Betrugs, beziehungsweise des, also nicht Wettbetrug, aber eher, also Matchfixing, würde, sagt man im Englischen, wenn man quasi ein Spiel absichtlich verliert, um Dinge zu tun, also aus irgendwelchen Gründen, es muss jetzt nicht unbedingt Wettbetrug sein. Man kennt das Ganze im Deutschen als Wettbetrug eher, so wie das, wir hatten ja mal den Holzer-Skandal, falls man sich mit Fußball auskennt, das war ja auch so eine Art, war ja eine Wettbetrug und so in der Art, das wurde ja jedenfalls, dessen wurde dieser Spieler verdächtig und dann wurde er immer tot aufgefunden. Wie das ja immer mal wieder so ist. Sie treffen dann, also Conan ist mit den Detective Bones unterwegs, als er das gerade irgendwie durchguckt, die unterhalten sich über Fußball, er denkt sich so an den Mordfall. Und dann treffen sie auf Shukichi, der ist unterwegs und erklärt ein bisschen was. Er hat den Spieler auch schon mal getroffen, den Verstorbenen, hat aber trotzdem gegen ihn gewonnen, irgendwie, obwohl er, also nachdem er aus dem Badezimmer kam, plötzlich ein sehr guten und unvorhergesehener Move gebracht hat. Was Shukichi nicht weiter kommentiert, aber man sieht schon, vielleicht, da ist scheinbar was im Busch in der Shogi-Szene. Und bei Shukichi ist scheinbar auch was im Busch, wie Ayumi anmerkt, denn er ist glatt rasiert und er trägt vernünftige Klamotten. Das heißt, er ist vermutlich auf einem Date mit Yumi oder macht irgendwas anderes Wichtiges, denn normalerweise läuft er rum wie ein Penner. Ist zumindest die Implikation, das kennen wir auch aus dem Intro-Fall. Aber er hat kein Date mit Yumi. Sagt er nicht, er trifft sich mit wichtigen Leuten, ist aber nicht Yumi. Dann geht er, doch eine Frau vor den Augen der Detective Boys, wie sie sehen, verfolgt Shukichi sehr unauffällig. Es ist Yumi. Wie Conan so sagt, Yumi, was machst du da eigentlich? Ja, sie verfolgt Shukichi, weil er verhält sich merkwürdig, er geht raus und trifft sich mit Leuten und ist irgendwie immer in Eile und das stört Yumi so ein bisschen. Sie denkt, er hat vielleicht eine Affäre und meint so, ja, wir leben jetzt zusammen. Auch eine nette Info, scheinbar ist Yumi bei Shukichi eingezogen, weswegen bemerkt sie das so genau, wie er irgendwie rausgeht und was er so für Termine scheinbar hat. Und Haibara ist dann so von wegen, ja, da kannst du eine Erklärung geben, ist natürlich eine Affäre. Und Yumi fällt voll drauf rein, wie Haibara sie so ein bisschen aufzieht, schnappt sich Conan, also sie packt buchstäblich Conans Hand und sagt, du kommst jetzt mit und hilfst mir, Shukichi zu beschatten. Sie folgen ihm ein bisschen, er kauft irgendwas zu essen ein, irgendwie in so einem Donut-Shop. Ist alles ganz nett. Conan fragt so ein bisschen Yumi, kennst du eigentlich hier Shukichis Familie? Aber Yumi weiß auch nur so ein bisschen grob was, dass er da irgendwie in die Familie, so eine Familie reinkam und mit Koji weiß sie nur so grob etwas. Dann fragt sich Con, hast du echt mal Shukichis richtige Familie getroffen? Also Shuichi, Masumi und Mary. Und Yumi sagt so, nö, habe ich nicht. Aber ich glaube, die sind alle so wie Shukichi wahrscheinlich. Und dann stellt sie sich wirklich, ein sehr lustiges Panel, stellt sie sich die restliche Akai-Familie vor, wie sie so fröhlich wie Shukichi sind, was uns einen lächelnden Akai beschert, der so gut wie Shukichi normalerweise guckt. Und dann denkt Con so, nee, das, ich glaube, keiner von denen ist so drauf wie Shukichi. Aber bevor man die Familie des Geliebten kennenlernt, vergeht ja bestimmt noch ein bisschen Zeit, wenn man deren Umstände bedenkt. Nicht so viel Zeit vergeht noch im Kapitel, denn Shukichi geht raus aus dem Laden und da bemerkt Yumi erst, oh, er kauft hier in einem Laden ein, den ich ihm empfohlen habe. Vielleicht kauft er also was für mich, das ist ja toll. Denkt sich, dort dann trifft sich Shukichi mit zwei Frauen und dann denkt sich Yumi, ah, das ist ja nicht so toll. Und gibt sich dann schlussendlich zu erkennen. Shukichi hat natürlich keine Affäre. Er trifft sich mit Leuten, denen er Shogi beibringt. Es sind professionelle Shogi-Spieler, drei an der Zahl, jetzt gerade zwei Frauen, den einen Typen treffen sie noch später. Und die gehen dann alle zusammen zu einem vierten Shogi-Spiel, den Shukichi unterrichtet. Das Interessante ist, eine der Shogi-Spielerinnen ist die 23-jährige Mina Katsumata. Jetzt könnte was klingeln. Ja, sie ist die Tochter von Chikara Katsumata, dem Shogi-Spieler, dem wir ja schon in zwei verschiedenen Shukichi-Fällen begegnet sind, der ein professioneller Turnierspieler ist, so wie eben Shukichi. Ja, und sie soll eben auch was von Shukichi lernen, weil im Shogi macht man das wohl so, dass man nicht nur von einem Lehrer lernt, also sie lernt nicht nur von ihrem Vater, sondern auch von verschiedenen Lehrern. Ja, Yumi und Con gehen dann noch so mit zu dem Apartment von dem vierten Teilnehmer dieser Lerngruppe, gehen dann in die Wohnung rein und ach Mensch, er ist tot. Der vierte Shogi-Lehrling ist tot und neben ihm findet sich ein Shogi-Brett mit einem abgesägten Bein, also es ist ja so ein Tisch mit vier Beinen und da wurden Beine abgesägt und Con stellt fest, dieser Tisch wurde ein Bein abgesägt und ein Tisch, Shogi-Tisch mit einem abgesägten Bein wurde auch bei der Leiche von dem Shogi-Spieler, der des Wettbetrugs verdächtigt war, gefunden. Also scheinbar ist das hier ein Serienmörder, der es auf Shogi-Spieler abgesehen hat. Und damit endet das Kapitel erstmal. Scheint ja ein recht von der Größenordnung her normaler Fall zu werden. Wahrscheinlich so vier Kapitel umrum, wenn man noch irgendwie ein bisschen Koji Aneda-Stuff daneben einbaut. Aber ja, Mina Katsumata, ganz nett, Katsumata deine Tochter, Shukichi und Yumi sind niedlich, Con versucht irgendwie zu ermitteln und halt ein Mordfall, der wahrscheinlich wie immer solide sein wird, ein guter Start in den Fall, aber wir haben bis jetzt nur ein Kapitel und das ist ja immer nur so ein bisschen Setup. Gut, dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone, da haben wir ein neues Opening und ein neues Ending zum Detektiv Conan Anime, die ab Januar 2020 starten werden, nämlich Opening 51 und Ending 61, die, ja, wie gesagt, Anfang Januar geht's los mit dem Opening und dem Ending und die Details dazu hat Lasse. Genau. Im Januar werden ein paar Anime-Filler passieren, die zusammenhängen. Es wird ein Filler-Special werden, dazu werden wir euch gleich noch ein bisschen was erzählen, wenn wir zu den aktuellen Folgen kommen. Aber anlässlich dieser Aktion eben wird es ein neues Opening und ein neues Ending geben, so wie ja auch Anfang dieses Jahres mit für die purpurrote Klassenfahrt ja auch gleich am Anfang des Jahres ein neues Opening und ein neues Ending gemacht wurde. Finde ich auch immer ganz nett, irgendwie so ein neues Jahr beginnt, also kriegt man zwei neue Lieder, ist ja ganz nett. Einmal ein Opening Makana Lip, also eine rote Lippe, geschminkt wahrscheinlich, von der Band Warns, die gab es von 1991 bis 2000 mit irgendwie verschiedenen Besetzungen und jetzt seit diesem Jahr gibt es sie wieder in ihrer fünften Schaffensphase, wie die Band es selber nennt, mit zwei alten Mitgliedern und einem neuen Sänger. Und das wird eben das Opening sein. In unserer News im Newsblog haben wir auch ein Teaser-Video verlinkt, wo sie alle ihre neuen Songs mal so ein bisschen anteasern und da ist eben auch Makana Lip dabei, also wenn ihr das schon mal hören wollt, könnt ihr so ein bisschen reinhören. Standardmäßiger J-Rock so in dem Rahmen. Dann gibt es noch Ending 61, Tsukushitsu zu, Ja, toller Titel. Danke dafür. Wie war das nochmal letztes Jahr mit dem ein Ending von Mai Kuraki, mit dem, wo ein Komma im Titel drin war, weil es zu lang war? Uff. Genau. Also neues Opening, neues Ending zu Jahresbeginn finde ich gut. So lange Titel müssen nicht sein. Der Titel stammt von der Band Sard Underground in All Caps. Sard, S-A-R-D. Wer da jetzt an Zart denkt, also Z-A-R-D, beziehungsweise es war ja dann nur eine Kurzzeit eine Band, beziehungsweise dann später die Sängerin Izumi Sakai, die da Rockmusik gemacht hat und ja auch einige Openings und Endings beigetragen hat zum Detective-Con-Anime. Und das ist kein Zufall, Zart Underground waren ursprünglich vier Mädels, die Cover-Songs von Zart gesungen haben, weil Zart sie so inspiriert hat und sie den Tod ganz tragisch fanden. Also Izumi Sakai ist 2007 gestorben, sie hatte Gebärmutterhalskrebs und war da im Krankenhaus und ist dann, glaube ich, bei einem Spaziergang ohnmächtig geworden, eine Treppe runtergefallen und ist dann gestorben. Und das war ja dann auch das Opening zu dem Clash of Red and Black im Anime, dieses berühmte Black Organization Opening mit diesem harten Fokus, war so das posthume letzte Lied von Zart. Also sie war ja auch ein riesiger Conan-Fan. Und deswegen ist es vielleicht Schicksal quasi, würde der Japaner jetzt sagen, dass Sard Underground jetzt auch eine richtige Band ist und sie machen jetzt auch ein Lied für den Detective Conan Anime. Wie gesagt, beide Opening und Ending 51 und 61 jeweils starten am 4. Januar 2020 mit der Folge 965. Was ich noch in der spoilerfreien Zone erwähnen möchte, ist, nicht, dass ihr euch wundert, wir nehmen ja jetzt nicht am Sonntag auf, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, wir nehmen ein bisschen früher auf. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es wahrscheinlich so, dass es bereits Leaks aus der Shonen Sunday in der nächsten Woche gibt, die das Gosho Aoyama Poster und den Titel für Film 24 beinhalten werden. Das werdet ihr wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Newsblog sehen und vielleicht sogar schon gelesen haben. Das besprechen wir an diesem Punkt nicht, weil aktuell gibt es noch keine Leaks dazu, aber bis der Podcast veröffentlicht wird, werden sie vermutlich da sein. Das heißt, alles Weitere dazu lest ihr einfach im Newsblog nach und besprechen werden wir es dann nochmal in zukünftigen Podcasts. Ja, die Strategie merke ich mir immer auf den Newsblog verweisen, ja. Ich erinnere mich da an letztes Jahr. Irgendwas ist da auch so ähnlich gewesen. Ja, ich glaube, es kam dann einen Tag später. Genau, ja. Ist immer ungünstig. Man nimmt hier auf und dann direkt danach kommt noch eine Knallermeldung, die man hier nicht in den News-Podcast reinnehmen kann. Dafür dann erst in den nächsten, wenn überhaupt, beziehungsweise jetzt durchs Jahresende entsprechend, wo wir einen Monat lang keinen News-Podcast machen, verschiebt sich das dann ja. Das werdet ihr dann wahrscheinlich im Februar erst hören. Das ist dann ja schon längst kalter Kaffee. Von daher guckt auch gerne bei uns im News-Blog. Da gibt's immer aktuelle News. Oder ihr besucht unsere Social-Media-Seiten, die ich euch am Ende des Podcasts noch nennen werde, da habt ihr auch immer alle top aktuellen Informationen, was ja Detective Conan und weitere Serien Magic Kaito betrifft. Gut, dann machen wir weiter mit dem japanischen Anime, mit den aktuellen Folgen des japanischen Animes. Wieder alles nur Filler-Episoden. Mal sehen, ob sich das ändert, aber dazu kommen wir dann später, wenn wir die Glaskugel Lasse befragen, welche Folgen uns denn demnächst erwarten. Zunächst aber möchte ich Olli bitten, die Zusammenfassung von Episode 958 und 959 Pudel und Schrotflinte ja zum Besten zu geben, uns gebührend zu unterhalten mit diesem schönen Filler-Zweiteiler. Ja, schauen wir mal, was es wird. Das hören wir dann am Ende. Jetzt erstmal zu Beginn der Episode. Wir haben Ran, Kogoro und Conan als Protagonisten dabei. Die sind auf dem Weg zu einer bekannten oder befreundeten Firmenpräsidentin, wahrscheinlich von Kogoro, wo auch immer er die herkennt, also das wird nicht gesagt. Wir erfahren nur, dass sie auf dem Weg zur Geburtstagsfeier dieser Präsidentin sind. Diese Präsidentin hat eine eigene Firma, in der sie Hundefutter herstellt und verkauft. Dementsprechend da auch gleich der Pudel, die Pudelreferenz, denn sie hat einen Pudel mit Namen Sally, der allerdings nicht mit auf der Geburtstagsfeier dabei ist. denn die Geburtstagsfeier findet auf ihrer Yacht statt, in einem Yachthafen. Und ja, da kommen die drei jetzt sozusagen hin. Anna sieht sie schon, also Anna, so heißt die Präsidentin, sieht sie schon von Weitem, weil sie gerade mit ihrem Vizepräsidenten und mit ihrer Managerin, ist es ihre Managerin gewesen? Ich weiß, auf jeden Fall auch eine, die da mit im Vorstand mit bei ist, die ja, da diese stehen gerade alle an Deck und haben der Präsidentin gerade ihre Geschenke überreicht und dann sieht die Präsidentin halt schon, ah, da hinten kommen Kogoran und die beiden Kinder und winkt denen dann zu. Kogoran und die anderen freuen sich natürlich auch, winken zurück. Ja, und plötzlich taucht ein vermummter Mann auf, der eben besagte Schrotflinte, wo wir den zweiten Referenzpunkt haben, in der Hand hält und die Präsidentin kurzerhand erschießt. Ja, sie, die ist dann leider tot. Er, also der Täter, der Vermummte, ja, nutzt dann anschließend die Gelegenheit zur Flucht, springt dann von Boot zu Boot, rennt vorher an Kogoran vorbei, der natürlich, wie genau wie Conan, geistesgegenwärtig reagiert und sofort die Verfolgung aufnehmen. Ja, dadurch, dass er aber eben, also der Täter, so geschickt von Boot zu Boot da springen kann, kann er entkommen und ja, ist dann erstmal weg. Dann werden natürlich Megure und Takagi verständigt, die dann eben vor Ort die Ermittlungen aufnehmen und ja, während Conan dann den Tatort begutachtet, was Kogoran halt so ein bisschen missfällt, aber vorher entdeckt Conan noch an der Leiche, also an den Fingernägeln der Leiche, ein paar merkwürdige Kratzspuren. Ja, Kogoran, wie gesagt, missfällt, dass Conan wieder allein unterwegs ist da und wirft ihn mal kurzerhand unter Deck. Und ja, Takagi ist da zufälligerweise auch gerade sich am Umsehen und fängt Conan dann auf. Und die beiden fallen dann in, ja, verstreutes Hundefutter, was da herumliegt, weil ja, wie gesagt, sie eine Hundefutterfirma sind. Ja, und dann hören sie plötzlich Geräusche aus einem Schrank und dann kommen Kogoran und Ran dazu und sie öffnen ganz vorsichtig den Schrank, weil man weiß nicht, was da drin ist. Ich verrate es aber an dieser Stelle, sonst wäre es langweilig. Da ist nämlich der Sekretär drinne und der ist gefesselt und blutet am Kopf. Und ja, dann stellt sich später heraus, der entsprechende Täter hat ihn unter Deck überrascht, niedergeschlagen und in den Schrank gesperrt. Und ja, dann wird so ein bisschen drüber diskutiert, wer denn der Täter sein könnte und welche Motive da so mit vorhanden sind. Und ja, die beiden Vertrauten, sag ich mal, von der Präsidentin, der Vizepräsident und die Managerin, die haben natürlich sofort eine Idee, nämlich den Ex-Freund der Präsidentin, weil es damals so, ja, Schwierigkeiten gab. Der hat irgendwie, er war erst angestellt, dann hat er irgendwie Geld veruntreut und wurde dann entlassen und ja, deswegen war der da nicht so gut auf sie zu sprechen. Und dann wird der natürlich gefunden, wird dann eben entsprechend mit dem Ganzen konfrontiert. Und ja, irgendwie will das nicht so ganz, will er nicht so ganz reden. Aber bevor er dann letztendlich doch für einen Mord verhaftet wird, sagt er, ja, nee, hier, vergiss es, ich habe ein Alibi. Ich habe nämlich zur Tatzeit die Wohnung der Präsidentin überfallen. Ja, weil er wahrscheinlich Geld stehen wollte oder irgendwie sowas. Und sagt dann, ja, dadurch habe ich ein Alibi. Und dann fahren Takagi und Conan eben zu dieser besagten Wohnung von der Präsidentin. Da ist auch der Pudel namens Sally anwesend und freut sich erstmal, dass überhaupt Leute da sind. Dann sehen sie, dass da so eine Haustier-Videokamera steht. Und die hat eben auch aufgenommen, wie eine Person in die Wohnung kommt. Man sieht, wie der Hund die dann anspringt, aber dann sofort wieder abgewimmelt wird. Und ja, man kann allerdings das Gesicht nicht erkennen. Allerdings lässt die Person eben den Aus... Nee, es war kein Ausweis. Es war auf jeden Fall irgendein Ausweis vom Sportcenter, war es, glaube ich, oder Fitness. Ja, doch, ein Ausweis. Ja, ja, super. Ja. Sehr gut. Den Fitnessausweis von dem Ex-Freund fallen und der hat das eben auch genau ausgeführt und gesagt, ja, ich bin dann da eingebrochen halt und habe meinen Ausweis verloren. Deswegen habe ich ein Alibi. Ja, und dann ist er sozusagen raus. Und ja, dann kommt später aber noch heraus, weil dieser Sekretär, der ja in dem Schrank eingesperrt war, der sagt dann eben halt auch, ja, ich bin irgendwann wieder zu mir gekommen, hab dann halt gesehen, wie dieser Täter mit der Schrottflinte, der stand die ganze Zeit vor dem Schrank und ja, hat sich da nicht wegbewegt und deswegen sagt halt der Ex-Freund, ja, hier, ich war in der Wohnung, ne, ich kann das nicht gewesen sein, ich bin raus. Ja, dann verabschiedet er sich auch und ja, dann die Ermittlungen gehen dann halt noch weiter und was die Protagonisten aber nicht mitkriegen, sondern erst dann am nächsten Tag ist, dass der Ex-Freund dann eben in dem Hafen zu so einem Versteck geht, wo eben die Kleidung gefunden wird von dem Täter und dabei wird der Freund von dem Täter, dem Zweiten, mit der Schrottflinte erschlagen und er wird dann in der nächsten Folge halt ebenfalls tot aufgefunden und ja, die Schrottflinte gehört dem Vizepräsidenten, der hat vorher gesagt, ja, hier, die wurden mir geklaut, habe ich auch angezeigt, alles super und ja, dann stellt sich halt die Frage, ja, gibt es jetzt zwei Täter oder hat der Bruder doch, der Ex-Freund doch nichts damit zu tun, ja, dann gehen die Ermittlungen sozusagen nochmal ein Stück weiter und dann ja, kommt im Prinzip raus, dass dieser Sekretär, der im Schrank eingesperrt war, ja, der war nicht die ganze Zeit, also der ist schon früher wach geworden, hat aber eben wohl nicht die ganze Zeit diese Person vor dem Schrank gesehen, also könnte der Bruder, wie komme ich immer auf den Bruder, lass doch mal den Bruder weg hier, der Freund könnte dann die Tat ja doch begangen haben, weil er eben, wie gesagt, nicht die ganze Zeit von dem Sekretär gesehen wurde und dann, ja, gehen die Ermittlungen sozusagen weiter, die dauern an und ja, es wird dann eben entsprechend herausgefunden, wieso die einzelnen Zusammenhänge sind, wer dann da letztendlich welche Tat begangen hat und was auch das entsprechende Motiv dazu ist. Ja, das wird dann gegen Ende alles aufgeklärt und ich verrate es an dieser Stelle natürlich mal wieder nicht, um eben noch ein wenig die Spannung zu erhalten, das verwirrte Geflecht aufrecht zu erhalten und sage, wenn ihr es wissen möchtet, was denn da so genau geschehen ist, schaut euch die Episoden gerne selbst an, lest den Newsartikel oder entsprechend die Episode im Wiki, falls es schon welche gibt. Ansonsten, ja, werden wir jetzt noch ein bisschen drüber sprechen, wie wir denn diesen Filler-Zweiteiler so fanden und ja, was uns so da vielleicht erwartet hat, als wir den Titel gehört haben, was wir so gedacht haben. Was ich da gedacht habe, ja, dass man einen Pudel umgebaut hat in eine Schrotflinte, das habe ich gedacht. Ähnlich wie bei One Piece, wo der Dackel damals von dieser Kanonenfrucht gegessen hat oder Pistolenfrucht oder naja. Ja. Nein, also. Gab's aber nicht. Nein, sowas leider nicht. Hätte ich mir ein bisschen Action gewünscht. Ja, also ich muss sagen, es fing gut an. Mit einem sehr ja, krassen Einstieg tatsächlich, dass dann auf einmal Conan und Kokorose von der Ferne Zeuge werden, wieder jemand mit einer Schrotflinte auftaucht und eiskalt da jemanden abknallt. Und was ich da ein bisschen schade fand, war so, dass Conan und Kokorose erst irgendwie so den Täter an sich vorbeigehen lassen und dann irgendwie erst so danach zögerlich hinterhergelaufen sind und wie der Täter dann tatsächlich entkommen ist, das habe ich irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist so irgendwie vielleicht. Ja, ich habe es nicht so richtig mitbekommen. Er ist wohl mit dem Boot geflohen oder es ist weggetaucht. Ich weiß gar nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall ein cooler Einstieg für die Folge, dass man so diesen Tathergang einfach da so reingeworfen wird. Also es war einfach in der ersten Minute, zack, bang, dann der Täter taucht auf und knallt dann einfach jemand ab mit der Schrotflinte. Fand ich ziemlich gut. Was ich nicht so gut fand, waren, dass dafür dann zu wenig Personen da waren. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber als dann der Ex-Freund, der Sekretär, der Vizepräsident und diese Managerin da waren. Gut, also die Managerin und der Vizepräsident, die standen neben dem Opfer, als es erschossen wurde, von dem Täter, von einer anderen Person. Trotzdem wurde denen vorgeworfen vom Ex-Freund, sie wären ja die Täter gewesen, was irgendwie keinen Sinn macht. Und ja, und dann bleibt halt auch der Ex-Freund oder der Sekretär übrig und der Sekretär war irgendwie die ganze Zeit im Schrank gefesselt. Ja, also wer ist der Täter? War relativ simpel. Da, was es dann natürlich noch spannend gemacht hat und was den zweiten Teil dann rechtfertigt, ist, denke ich, dieses Konstrukt um einen möglichen Komplizen oder nicht. Und wie dann, oder wer dann auch denjenigen umgebracht hat, den Ex-Freund. Das hat es dann wieder ein bisschen spannend gemacht. Aber insgesamt waren so die typischen Filler-Logiklücken drinne oder die Charaktere waren teilweise so ein bisschen überzeichnet, wie das ganz gerne im Filler gemacht wird. Auch wie Kogoro dann losgerannt ist und am Anfang, um den Ex-Freund zu finden, ist direkt losgerannt und wollte ihn schlagen oder so und hat ihn gepackt. Ja, das war alles so ein bisschen, ja, war mir zu überzeichnet tatsächlich. Und irgendwie war für mich der Fall recht leicht zu durchschauen, auch was dann so dieses Komplizenkonstrukt anging. Deswegen fand ich ihn tatsächlich eher ein bisschen schwächer. Ich würde für einen Filler aber doch sagen, vielleicht 3 Pudel kann man doch vergeben. Ja, also ich hatte mir unter dem Titel ehrlich gesagt gar nichts vorgestellt, weil ich dachte, hey, was erwartet ja uns da, was soll passieren irgendwie, also von daher keine Erwartungen. Ja, und als es dann direkt losging, mein erster war ja so, als dann die Präsidentin da war und dann wurde die direkt erschossen, also mein Gedanke war irgendwie gleich so zuerst, nee, das kann nicht sein, das hat die bestimmt irgendwie inszeniert, die lebt bestimmt irgendwie noch, das ne, ist alles ich, irgendwie geplant. Habe ich tatsächlich auch gedacht, so. Ja, krass, cool, dass du da denselben Gedanken hast, oder hattest. Ja, und dann, ja, wie Johannes schon gesagt hat, ging dann recht stürmisch los, ja, war dann auch soweit eigentlich alles ganz interessant nachzuvollziehen, war auch diesmal etwas einfacher, auch so die ganzen kleinen Feinheiten, die man so denken konnte, ah ja, hier liegt Hundefutter verstreut, das hat doch irgendeine Bedeutung und dann hat man da so später dann die einzelnen Zusammenhänge erkannt. Ja, dann fand ich noch so, ich sag mal, den Break in der Mitte so ganz interessant, wo dann eigentlich feststand, ja, hier komm, der ist der Täter hier, der Freund, Episode vorbei und dann wird er plötzlich selber umgebracht und dann noch das mit dem Sekretär, wo dann eben er dann sagt, ja, ich habe da nicht ganz die Wahrheit gesagt, der war doch nicht die ganze Zeit da und dann ist plötzlich wieder alles möglich und dann denkt man, alles, was sie vorher ermittelt haben, ja, nee, ist wiederum falsch und dann müssen sie nochmal ermitteln und ja, aber wie gesagt, ich fand es auch teilweise sehr vorhersehbar, was man sich so denken konnte, auch wer denn dann in die Wohnung von Anna, ja, also der Präsidentin, wer denn da eingebrochen ist und dass da eben der Hund so reagiert hat, da konnte man sich eigentlich schon denken, ja, okay, der Hund kennt diese Person, also kann es ja eigentlich nur, ja, eine der wenigen Leute sein, die wir kennengelernt haben, weil der Hund wird die alle kennen. Von daher war das auch alles ein bisschen, ja, vorhersehbar. Ja, dann, ja, was gibt's dann noch so groß zu sagen? Also, das war dann im Prinzip so, ja, sagen wir mal, es fing gut an und wurde dann aber, ja, eher gegen Ende auch immer etwas schwächer und vielleicht etwas undurchsichtiger und dann doch nicht mehr ganz so nachvollziehbar. Ja, von daher würde ich hier sagen, also es ist, sind zwei normale Filler-Episoden, sag ich mal, die kann man angucken. Man wird auf jeden Fall unterhalten. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie zwischendrin den Gedanken hatte, nee, hier komm, ich will nicht mehr oder ich verstehe überhaupt nicht mehr, worum es geht. Also, aber ich würde es jetzt nicht so als die stärksten Episoden einordnen und sag mal, sie sind ja, schwacher Durchschnitt und kommen damit so auf schwache 3 von 5 Pudel und Schrottflinten. Gut, vielleicht ist ja die nächste Episode ein bisschen besser. 960, die Witwe und die Detective Boys und Olli bitte. Ja, hier haben wir diesmal kein Pudel und keine Schrottflinte, aber auch ein sehr interessantes Fallkonstrukt, wie ich finde. Wir sind dieses Mal, wie es der Titel schon vermuten lässt, mit den Detective Boys unterwegs. Die sind in einem Park und gehen mal wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Sie spielen Fußball. Es ist Fußball, genau. Damals haben sie auch Baseball gespielt. Jetzt spielen sie endlich mal Fußball, wie Conan wollte. Ja, und dann, wie unser übermütiger Genta gerne mal so ist, er ist ja auch ein bisschen kräftiger und dann tritt er den Ball und zack, ist der Ball weg. Und ja, Ai hat ihn leider nicht erwischen können und lieblich wie unsere Ayumi-Nummer ist, sagt sie, hier komm, ich hole den Ball, bleib du mal hier, okay, dann geht Ayumi halt hin, holt den Ball und dann sieht sie halt, wie eine, ja, schöne Frau an einem Tisch in diesem Park sitzt und ja, sie hat da 2 Weingläser vor sich stehen und sitzt aber da ganz alleine, also ist schon mal ein wenig merkwürdig. Dann beobachten sie die Szene noch mal so ein bisschen, denken, ja, die wartet bestimmt hier irgendwie auf ihren Freund. Dann kommt auch einer, aber den wimmelt sie dann ganz schnell wieder ab. Und dann, ist sie trotzdem alleine und ja, dann fängt sie auch an zu trinken. Und die Mitsuhiko ist dann schon so ganz, hey, ja, da, was ist denn das hier? Wieso sitzt sie hier alleine und trinkt irgendwie aus 2 Gläsern, das ist doch ganz merkwürdig. Fragen wir doch einfach mal. Also, gehen Sie auf die Frau zu und wollen Sie im Prinzip direkt fragen, ja, warum sind Sie denn hier alleine im Park und trinken was, als sie plötzlich anfängt zu weinen, ganz bitterlich, und die Kinder erstmal völlig perplex sind, so, wie, was geht denn hier ab? Und dann sagt sie halt, dass sie sich gerade an ihren verstorbenen Mann erinnert hat, der eben erst seit kurzem gestorben ist und deswegen hatte sie das eben alles gerade wieder so ein bisschen übermannt, die Gefühle, und ja, sie ist da am Weinen und dann, ja, wissen die Kinder nicht so wirklich, was sie machen sollen und ja, beschließen dann kurzerhand die Frau eben auf andere Gedanken zu bringen und gehen mit ihr in einen nahegelegenen botanischen Garten, wo ganz viele wunderbare Pflanzen sind und die Frau versteht sich echt super mit den Kindern und ja, alles ist schön. Und plötzlich ist Ayumi verschwunden. Hat sich wahrscheinlich in einem riesigen Blumenirrgarten verlaufen, wie bei Alice im Wunderland. Nur, dass es Ayumi ist. Ja, dann alle natürlich aufgeregt und panisch und gehen zur Information, lassen sie da ausrufen. Und man muss auch nicht lange warten, denn kurzerhand kommt ein älterer Herr, der Ayumi in Begleitung hat und ja, Ayumi ist wieder da, alle sind glücklich und ja, der Mann sieht die Frau an und die Frau sieht ihn an und es ist wie in so einem Liebesfilm, sie stehen da, der Wind weht vorbei, also ganz romantisch und ja, man kann sich schon denken, ja komm hier, da passiert doch was, ne? Ja, und dann reden die beiden so miteinander und tauschen sich aus und der Mann hält Ayumi erst für die Tochter der Frau und sie sagt dann, nee, ich bin hier nur mit den Kindern unterwegs und mag aber Kinder gern und er mag zufälligerweise auch Kinder sehr gerne und ja, dann reden sie noch so ein bisschen, er mag zufälligerweise auch Fußball spielen und dann sagt er zu den Kindern, hey, wollen wir nicht mal zusammen Fußball spielen? Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Der Mann und die Frau, die tauschen sich so offscreen, sag ich mal, tauschen sich ein bisschen aus, denn ein paar Tage später befindet sich der Mann mit den Detective Boys eben wieder in dem Park. Er spielt mit den Detective Boys Fußball, beziehungsweise er möchte es eigentlich tun, aber irgendwie merkt man schon, hey, der guckt die ganze Zeit woanders hin. Und ja, er guckt auch woanders hin, denn die Frau hat plötzlich kurze Haare und ja, er ist davon ganz fasziniert. Und dann machen sie alle zusammen ein Picknick im Park und sie hat für alle so ein Bento gemacht. Alle kriegen schön zu essen und ja, er ist davon ganz begeistert und schwärmt dann so, ja, wenn ich das jeden Tag essen könnte, wäre schon schön. Ja, und dann vergeht wieder ein wenig Zeit. Das, ja, und dann werden die Detective Boys von der Frau eingeladen zu sich nach Hause. Professor Agatha kommt auch mit, weil er sagt, ja, er will sich bedanken bei den Kindern, bei der Frau, dass sie sich um die Kinder gekümmert hat. Und Ei sagt dann nur so stichelweise, ja, aber sie wissen ja auch, dass die Frau sehr schön ist. Und dann sagt er, ja, kann auch sein, dass ich sie deswegen mal sehen will. Naja, dann kommen sie da an, und der Mann ist auch schon da, was man an den Schuhen erkennt. Und sie sagt dann, ja, wir haben gerade was getrunken, so ein bisschen gefeiert. Und er sitzt oben auf der Dachterrasse, ist gerade eingeschlafen, weil er ein bisschen zu viel hatte. Dann gehen sie nach oben auf die Dachterrasse und plötzlich sehen sie, wie dieser Mann, ja, stolpert, gegen das Geländer kommt der Terrasse, und das ist aus Holz und schon sehr, sehr alt und morsch und bricht ab und er stürzt in den Tod und stirbt. Also er ist dann tot, liegt da unten, hat den Sturz leider nicht überlebt. Dann werden wieder Megure und Takagi gerufen und ja, die Ermittlungen beginnen, und ja, es ist so, dass sein Handy nahe des, ja, Abgrund, also des Randes der Terrasse liegt, wo halt die Balkongeländer da ist. Also es liegt kurz davor, und im Prinzip gehen die Ermittlungen so in die Richtung, was Megure dann als Unfall abtun möchte, weil er aufgrund seines besoffenen Zustandes, sage ich mal, dann so im Halbschlaf geweckt wurde. Dann hat sein Handy geklingelt, was er dann aus der Tasche holen wollte. Dann ist ihm das entglitten, nahe der Brüstung dann gefallen. Er ist dann da so hingetaumelt und ist dann in Stolpern geraten und ja, ist dann leider eben dort unglücklicherweise zu Tode gekommen. Ja, Conan hat natürlich den messerscharfen Blick und ja, sieht das an dem Mann, an dem einen Auge, da ist so ein bisschen das Make-up verwischt, denn der Herr ist ein Firmeninhaber von einer Kosmetikfirma, die Herrenkosmetik herstellt, und ja, er hat sich wahrscheinlich auch selber so ein bisschen geschminkt, weil vielleicht hat er die eine oder andere Stelle da gehabt, und ist ja heutzutage alles möglich. Naja, dann ermittelt Conan sozusagen weiter und kann dann eben letztendlich erkennen, ja, das war eben nicht nur einfach ein Unfall, das wurde alles inszeniert, und Professor Agatha, ich weiß auch von wem und was hier alles so vonstatten gegangen ist, und das klärt er dann am Ende auf. Ich kläre das aber an dieser Stelle nicht auf. Ja, ich weiß, ich bin gemein. Von daher kommt jetzt wieder die übliche Phrase aus der letzten Episodenvorstellung. Wenn ihr die Episode sehen wollt, schaut sie euch gerne an oder lest den entsprechenden Artikel dazu, und wir diskutieren jetzt noch mal ein bisschen, wie denn die Witwe und die Detective Boys von uns so aufgenommen wurden. Ja, schwierig, würde ich sagen. Also ich finde, der Trick selbst, wie das Opfer zu Tode kam, der ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Also, nee, keine Ahnung, fand ich total abwegig und nee, einfach nein. Also da könnte man sich doch den einen oder anderen besseren Trick ausdenken, und weiß nicht, da wäre es ja besser gewesen, man hätte das Handy einfach hinters Geländer gelegt und klingeln lassen und es wäre dann mit dem Opfer runtergefallen oder so, keine Ahnung, aber so wie es da war, nee, selbst mit einer Kontaktlinse weniger und man ist betrunken und sonst irgendwas, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man irgendwo hingeht und sagt, oh, ich versuche jetzt nach diesem in der Luft schwebenden Handy zu greifen, warum auch immer ein Handy in der Luft schweben sollte. Nee, das kann ich mir nicht mal im alkoholisierten Zustand vorstellen, dass das bei jemandem so auftritt, dass er da... Nee, also einfach nein, das war wahrscheinlich das größte Manko für mich in dieser Episode. Ansonsten ist das immer so eine Sache, wir haben zwei Charaktere, die auftreten, einer stirbt, einer lebt. Ja, ich lasse es mal bei dieser Andeutung. Olli wollte ja extra mal nicht auflösen, aber ja, ist nicht so mein Setting tatsächlich. Fand es ganz gut, wie sich das am Anfang entwickelt hat, und ein bisschen komisch, dass das so offscreen diese Beziehung sich entwickelt hat zwischen den beiden. Gut, das ist dann natürlich der Kürze der Zeit, die man so für so eine Folge zur Verfügung hat, geschuldet. Ja, allem in allem, das Verbrechen selbst hat irgendwie nur so wenig Zeit eingenommen. Also war schon ein starker Gegensatz zu vorherigen Doppelfolge, wo es gleich in der ersten Minute losging mit einem Mord und mit einer Schrotflinte. Und jetzt hatte man einfach, hier hat sich das irgendwie so bis ins Ende irgendwie gezogen. Und bis es dann zum tatsächlichen Mordfall kam, hat so ewig gedauert. Und dann wurde er so ganz schnell abgehakt, weil es so natürlich der Kürze der Zeit dann geschuldet war, weil man sich vorher so für die Charakterentwicklung gemacht hat. Das hatte dann vielleicht noch für einen starken Moment gesorgt, so am Ende. Aber ich muss sagen, insgesamt war das schon im Vergleich zu vorher schon eine schwächere Episode, teilweise harte Kost. Und diese Sache mit diesem Handy, das da schwebt, ja, das fand ich ein bisschen völlig strange und nicht nachvollziehbar. Deswegen hier so höchstens 2 von 5 Witwen. Ja, interessant, wieso das Gefühl, sag ich mal, auseinandergeht. Also mir persönlich, also ich sag mal, ganz kurz angefangen erstmal so, also ich fand die Episode, die Art und Weise fand ich sehr gut, hat mir richtig gut gefallen, der Erzählfluss auch so. Und was sich so entwickelt hat. Aber eben, was du auch schon sagtest, diese Sache mit dem Mordtrick und dem schwebenden Handy, ja, nee, das habe ich dem Ganzen auch nicht so ganz abgenommen. Aber dadurch, dass ich es nicht so stark gewichte, finde ich, ist die Episode zumindest gleich auf mit den beiden davor. Und auch ich bin hier bei einer, ja, guten Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Blumen. Nochmal ein bisschen genauer besprochen. Also ich fand die, wie schon gesagt, die Erzählstruktur dieses Mal recht interessant. Auch, wie das Ganze so am Anfang passiert ist, dass es recht harmlos losging und dann hat sich da plötzlich aus einer zufälligen Begegnung, dann begleiten sie halt diese Frau und dann entwickelt sich alles Weitere dann so daraus. Dann auch, ich sag mal, dieses Stilmittel mit dem ein paar Tage später und dann wieder ein paar Tage später, was eben, wie schon gesagt, den Zeitsprung beschleunigt. Ja, und dann ist man, klar, dass ist man dann so schnell verlobt, geht das so schnell heutzutage. Ja, ne, und das war halt so. Klar, das hat vielleicht einen Teil gefehlt, wie sich das so entwickelt hat, aber ich fand, man konnte sich das recht gut denken, dass sie halt zusammengekommen sind und so war es dann ja halt auch. Und deswegen fand ich das nicht so störend, sondern auch mal eher interessant, dass sie das so quasi eingebaut haben, weil sonst erleben wir das ja nicht so wirklich mit diesem schnellen Vorspulen. Ja, dann, wie gesagt, die Ermittlung an sich da mit dem wahren Trick und dem Täter und das alles, das, ja, das war wirklich eher, oder was heißt eher, das war am schwächsten in dieser Episode und wirklich nicht nachvollziehbar. Ich habe mir auch versucht, das vorzustellen und wie das aussieht und habe auch überlegt, ja, wenn ich meine Brille abnehme, dann sehe ich auch so verschwommen wie der Typ, aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man da so denkt, oh, da fliegt ja was. Also das war wirklich so das einzige Manko, wo ich dachte, nee, also das passt jetzt hier so wirklich gar nicht rein. Dafür dann eben am Ende halt das Motiv hinter der ganzen Tat und was sich dann da noch so an Abgründen, sag ich mal, auftat. Das war wiederum, ja, interessant und auch gleichzeitig irgendwie etwas erschreckend. Und ja, fand ich dann aber trotzdem so interessant, dass quasi am Ende rauskam, dass eigentlich die ganze Folge eigentlich alles geplant war so und dann, wie sich das Ganze dann so, wie die einzelnen Zusammenhänge dann so waren, das fand ich wiederum, also ich persönlich finde das dann sehr schön, sag ich mal, wenn man so am Ende merkt, hey, das passt alles zusammen und so wie die Szene da war, das kommt jetzt da so rein und ich verstehe das jetzt irgendwie alles, also das fand ich dann am Ende gut und ja, wie eben vorhin schon gesagt, ist für mich dann so eine gute Durchschnittsepisode abgesehen von dem Manko mit dem nicht nachvollziehbaren Tatgedings da mit 3 von 5 Blumen, hatte ich glaube ich gesagt. Von daher würde ich ruhig sagen, kann man sich gerne anschauen, auch wenn man eben mal so ein bisschen Unterhaltung, schöne Geschichte und sowas haben möchte. Ja, würde ich vielleicht noch einen Punkt ergänzen, weil wir es vorhin nochmal angesprochen hatten, wegen der Vorhersehbarkeit und was du jetzt eben auch nochmal so ein bisschen angedeutet hast. Ich fand es manchmal dann auch so, wo sie dann beim ersten Treffen schon zusammengesessen haben und der Mann dann sitzt dann schon da und sagt so, ja, wird gefragt, gehen Sie öfter hierher? Ja, ich gehe öfter her. Das habe ich übrigens auch in einem Zeitungsinterview, das ich letztens gegeben habe, erwähnt, weil ich mir dann schon dachte, ja, okay, warum... Also es sagt doch kein normaler Mensch so, dass man das noch irgendwie so einbringt. Und da war klar, okay, das hat noch irgendeine Bedeutung. Und warum, das wird sicherlich nochmal relevant, dieser Satz, weil der da so irgendwie so nicht aus dem Gespräch herausgekommen ist. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann ist das vielleicht, steckt da mehr dahinter. Und ja, gut, so war es dann ja auch. Naja, also gut, da kann natürlich die Meinung dann auseinandergehen. Sind dann eher, divergieren hier dann ein bisschen. Aber so ist es nun manchmal. Ja, aber das ist ja auch gut und deswegen sind wir hier mehrere Leute, ja, sonst wäre es ja ein wenig eintönig, wenn man immer nur sagen würde, fand ich gut und du, ja, fand ich gut, alles klar, ist gut, dann weiter. So ist es. Ja, dann gucken wir uns noch an, welche Folgen denn in den nächsten Wochen auf uns warten und wie ich schon angedeutet hatte, befragen wir jetzt mal Glaskugel Lasse. Du hattest ja schon Beandeutung gemacht, dass es im Januar heiß hergeht, nicht wahr? Ganz genau. Jetzt haben wir noch, also beziehungsweise gestern lief noch der rätselhafte Glamping-Fall, aber dann ab am 7. Dezember, am 14. Dezember oder am 21. Dezember gibt es mal wieder einen Filler-Dreiteiler, nämlich Kokoro Maurice großer Vortrag, Teil 1, 2, 3. Das ist der erste dreiteilige Filler, beziehungsweise überhaupt, ja, dreiteiliger Filler, seit Folge 603 bis 605, das war die Science mit den 2 verschlossenen Räumen, gilt ja als einer der besseren Filler in der Geschichte des Detective Conan Anime. Mal sehen also, was sie jetzt mit diesem Dreiteiler dann anfangen. Am 28. Dezember kommt eine Wiederholung von Episode 126 nach deutscher Zählung im falschen Film, beziehungsweise wenn man den japanischen Titel, nämlich der Kamen Yaiba Mordfall, am Filmset zu Rate zieht, dann kann man sich schon vielleicht denken, worauf das hinausläuft, wenn man dann, beziehungsweise warum dieser Filler dort hingetan wurde, wenn man sich den Januar ansieht, denn im Januar läuft ein vierteiliger Filler tatsächlich, der erste seiner Art, denn wir haben es ja schon mal angesprochen mit dem Detective Conan Special Concert 2019, es ist ja 60. Jubiläum von Yubiuri TV, dem Fernsehsender, wo auch Conan läuft unter anderem, die ja in der Kansai-Region sind und in Film 21 haben wir ja auch schon mal das Gebäude von Nichiyori TV, also innerhalb von Detective Conan, gesehen und dieses Gebäude ist im echten Leben das Gebäude von Yomiuri TV. Wenn man sich den Namen ansieht, dann weiß man auch ungefähr, worauf Nichiyori TV basiert. Und Yomiuri TV im echten Leben bekommt nach dem 60. Jubiläum jetzt ein neues Sendegebäude. Und anlässlich dieser Feierlichkeiten kriegt eben auch Detective Conan einen vierteiligen Filler, der in Osaka spielt und auch dieses Gebäude zum Thema hat. Die Detective Boys sind dabei, Heiji ist dabei, die Osaka-Polizisten sind dabei. Und das Special wird entitelt, also es ist kein Special-Special, es ist kein Stunden-Special, sondern es sind 4 Filler-Episoden, aber es sind eben 4 Teile, deswegen nennen sie es Special. Nämlich Riesenmonster Gomera versus Kamen Yaiba. Eben weil es da auch um ein Filmstudio geht, ne, Sendegebäude und so. Und das wird dann am 4., 11., 18. und 25. Januar laufen. Riesenmonster Gomera vs. Kamen Yaiba Anfang, Zerstörung, Notfall und Ende. Also immer diese, nicht so Teil 1, 2, 3, 4, sondern wieder mal, wie sie es hier öfter im Anime machen, mit so Untertiteln, die quasi aus Worten bestehen. Das heißt aber auch, keine neue Manga-Episode vor Februar, mindestens. Ja, gut, aber Da wir ja von den News davor wissen, Anime im Anime, Manga in Japan, dass da eben nicht so viel noch offen ist, wie gesagt, kann man sich ja eigentlich schon denken, dass sie jetzt ein bisschen mehr Filler bringen müssen oder sich was anderes einfallen lassen müssen, weil eben, wenn, ich sag mal, die Manga-Fälle aufgebraucht sind oder sich dem Ende neigen und man hat nur noch so 3 Stück, dann kann man die nicht mal eben in einem Monat als Episoden verpacken, weil dann ist gar nichts mehr da. Ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass man dann lieber sagt, man macht ein Special, oder nennt, gut, man nennt Special und macht eine 4-Episoden-Filler und sowas daraus, ja, als dass man sagt, es gibt lauter Witwen und Pudel- und Schrotflinten-Folgen, dass man da irgendwie was Besonderes draus macht. Besser so als, ja, anders. Wir sind aber, der Anime ist aber momentan 31 Kapitel hinter dem Manga quasi. Das war früher mal die Standardlänge. Also jetzt wäre eigentlich mal wieder die Zeit für eine Manga-Episode, aber dann eben nicht vor Februar. Ja, schauen wir mal, wie es so wird. Also wir hatten ja auch schon mal einen Fall, der im Kino gespielt hat mit Gomera und den Detective Boys, das ist ja noch von den ganz früheren Fällen, wer sich dran erinnert, gab es auch bei uns im deutschen Manga und so. Vielleicht knüpft das so ein bisschen an die an. Die damalige Episode fand ich ja recht interessant so, was da abgelaufen ist. Mal schauen, in welche Richtung das dann im Januar geht. Aber erstmal ist ja auch Kogoro mit seinem Vortrag dran, der sich ja auch etwas länger hinzieht. Mal schauen, was da so wird. Ihr werdet es auf jeden Fall lesen bei uns. Genau, ja. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Gab ja wieder viel zu besprechen. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Conannews.org, Conanwiki.org, Conanforum.org und unsere Social-Media-Seiten twitter.com/Conannews, facebook.com/Conannews, instagram.com/Conannews, youtube.com/Conannews. Und wir sind auch bei allen gängigen Podcast-Formaten zu hören, darunter zum Beispiel iTunes, Spotify, hatte ich ja ganz am Anfang des Podcasts schon erwähnt, so schließt sich der Kreis. Genau, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, macht's gut, danke fürs Reinhören. Macht's gut, wir hören uns im neuen Jahr wieder oder in einem anderen Podcast.